Wenn wir sagen, ein Heiliger habe uns eine Gnade erwiesen, was wollen wir damit ausdrücken? Wenn wir sagen, ein Heiliger habe uns eine Gnade erwiesen, so wollen wir damit ausdrücken, dass dieser Heilige uns jene Gnade bei Gott erwirkt hat. Manchmal ist es ganz offensichtlich und manchmal meinen wir es wenigstens. Ja. Mit gutem Grund, wenn wir Heilige anrufen, dann erwirken sie an uns auch Gnaden. Ja. Genauso wie mit den Gebeten der Kirche Gott bittet, wird man besser, leichter, schneller erhört, je nachdem. Eben auf der einen Seite glauben und auf der anderen Seite durch tägliche Praxis herausfinden.